Ah, hallo, liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Geppe und ich heiße euch herzlich willkommen zu den Big Five von meinem Trip durch Afrika. Und zwar sind das die Tiere, die fünf Tiere, die früher oder zu Fuß für die Jäger am schwierigsten zu jagen war. Und wenn ihr einen Game Drive in Afrika in einem Nationalpark zum Beispiel macht, dann will man normalerweise die Big Five sehen. Beziehungsweise ist das einfach so ein Game, wo man versucht, in seinem Leben mal in freier Wildbahn die Big Five zu sehen. Im Zoo zählt es tatsächlich nicht so ganz. Und das muss aber nicht an einem Tag sein, das ist relativ schwierig. Leoparde siehst du zum Beispiel nur in der Nacht. Leoparden haben wir nicht gesehen, leider. Aber ein Freund von mir ist eben von Afrika und sagt, da hast du fast nur Chancen, wenn du in der Nacht rausgehst und dann kannst du die eben sehen. Die fünf Tiere sind Elefant, Nashorn, Schwarzbüffel, Löwe und eben Leopard. Also das sind die fünf, wo die Jäger sagen, das waren die am schwierigsten zu jagenden oder die gefährlichsten. Beim Elefant sagten sie uns, ein Elefant weiß immer, wer auf ihn geschossen hat. Also schießt du auf ihn und triffst nicht oder tötest ihn nicht, dann weiß der, wer auf ihn geschossen hat, von wo der Schuss kam, stürmt dorthin und ist dann sauer auf dich und tritt dir auf die Zehen. Deswegen ist der eben gefährlich. Elefanten sind sonst kein großes Problem, also da kannst du relativ nahe rangehen in den meisten Fällen, außer sie haben Kinder, haben sie uns gewarnt, wir sollten die meiden, das war aber auch kein Problem. Also wir waren auch bei Elefanten mit Kindern, die sind da wirklich close ran und die waren relativ entspannt. Man soll es vielleicht nicht riskieren, okay, passt, habe ich verstanden, muss man nicht machen. Aber sonst sind Elefanten eigentlich relativ lieb und cool. Aber ich würde jetzt keinem raten, geht nahe zum Elefanten hin, ja, weil wenn der einen schlechten Tag hat, dann war es das trotzdem mit euch. Und wenn er euch einmal am Zeh steigt, dann war es das vielleicht auch. Aber ja, mit Kindern dann auf jeden Fall meiden. Bei Büffeln haben sie gesagt, also wir waren dann in so einer Steppe und dann hieß es, wir gehen da rum. Und was machen wir, wenn wir jetzt Tiere sehen? Also zum Elefanten mit Kind nicht hin, sonst kein Problem. Bei Büffeln weglaufen, auf den Baum rauf. Ja? Aber zuerst um den Baum rum hoffen, dass er dagegen läuft und sich ein bisschen selbst stunt und dann hochklettern. Also nicht hinlaufen, hochklettern, sonst jumpt dich der dann nochmal runter. Aber hinterm Baum dann nach oben klettern, dann ist man safe. Löwe ist face to face, also breit machen, anstarren und ja, hier sehr selbstsicher sein. Unser Guide, die hat früher Löwen großgezogen. Und zwar ist das so, dass wenn der Mann von so einer Herde, Löwengruppe, von so einem Team, von so einer Family, dann irgendwann ersetzt wird durch einen anderen Löwen, ja, der irgendwie stärker ist als er, dann nimmt der andere Löwe, tötet die Babys, ja, der tötet dann einfach die Kinder von ihm, weil der macht dann eine neue Familie. Und die Mütter retten dann oft ihre Kinder, indem sie sie eben irgendwo verstecken. Die tragen die dann weg, verstecken die und setzen die quasi aus. Und da gibt es so Vereinigungen, die suchen dann diese Löwen und ziehen die groß und wildern die dann irgendwann wieder aus. Und das hat eben unser Guide gemacht. Das war ziemlich cool. Und sie hat dann irgendwann gesagt, sie hat es gelassen und zwar aus folgendem Grund. Was du bei Löwen nicht machen darfst, ist vor ihnen gehen oder vor ihnen weglaufen, weil dann haben sie einfach diesen Reflex, dass sie dich verfolgen und dann wollen sie dir ins Bein beißen. Und sie meinte, sie hatte einfach Angst, dass sie irgendwann vergisst, vor diesem Löwen zu gehen. Also du kannst vor ihm stehen, du kannst neben ihm gehen, du darfst nur nicht vor ihm gehen. Und sie hatte dann schon einige Bilder, wo sie so mit Löwen unterwegs ist. Und wenn du dann einfach mal vergisst, ein bisschen schneller gehst, der Löwe ist hinter dir, dann kann das eben schlecht ausgehen. Und deswegen hat sie sich dummerweise dafür entschieden, Guide zu werden. Vielleicht hätte sie besser bei den Löwen bleiben sollen. Leopard am Baum nicht in die Augen blicken. Also wenn du untertags einen Leopard siehst, dann wird er wohl am Baum sein und der hasst menschliche Augen und deswegen blickt man ihn einfach nicht in die Augen. Man sieht sie hauptsächlich in der Nacht, wie ich schon gesagt habe. Und hier kommt das Wissen meines Freundes ins Spiel, der meinte von Afrika, es gibt Leute, die jagen dann eben in der Nacht, aber das ist so quasi Cheaten, ja. Weil die fahren einfach mit dem Auto hin oder leuchten dort und musst ja sehen, wo ist dieser Leopard. Und wenn halt Tiere dann Licht sehen, bleiben die stehen und starren darauf hin und dann kannst du abschießen. Das ist so diese einfache Methode, wenn man einfach irgendeinen Strahler hat, angeblich, also keine Ahnung, ich könnte es wahrscheinlich trotzdem nicht jagen, aber du leuchtest die dann einfach an, die starren dahin und dann knallst du sie ab. Also so sollte man angeblich nicht jagen. Und was noch unser Guide, was die meinte, waren so Hippos, also Nilpferde sind ganz besonders gefährlich. Da hatte sie ganz viel Angst, weil die sind nachtaktiv, die gehen in der Nacht herum, die sind am Tag im Fluss und schlafen, da müssen sie alle 5 Minuten hoch, auch geiler Schlafrhythmus. Und wenn die aber auf dich zustimmen, dürften die doch in kurzer Zeit relativ oder über kurze Zeit relativ schnell sein und dort ja einfach dann sehr, sehr aggressiv sein. Die werden vielleicht nicht so schwer zu jagen sein und deswegen sind sie nicht unter den Top 5, aber eben trotzdem gefährliche Tiere, also oder werden einfach nicht so oft gejagt. Wir waren dann aber bei Hippos wesentlich näher und das war überhaupt kein Problem. Jetzt weiß ich nicht, was die da. Sie hat nicht sehr viel erzählt und das, was sie erzählt hat, war vielleicht nicht alles wahr. Sie hatte jedenfalls vor Hippos mehr Angst als vor Löwen, das kann man mal safe sagen. Wer auf eine Safari geht, will die Big Five sehen. Meine Mutter war in der Serengeti in Kenia und dort ist eben ein super Ort. Also wenn ihr das machen wollt, Kenia ist wahrscheinlich gefährlicher als Namibia und Botswana. Da muss man das Ganze schon sehr gut geguided haben, aber dort sind einfach sehr, sehr viele Tiere, sonst muss man sehr viel Glück haben. Wir hatten doch sehr viel Glück. Also wir haben sehr viele Gnus, Impalas gesehen, Zebras, Affen, Wildschweine. Ich blende die Tiere einfach im Video hinterbei ein. Ihr werdet schon sehen, Nashörner. Also wir haben wirklich sehr viel gesehen für die Zeit, wo wir unterwegs waren. Wir haben aber einmal, waren wir wirklich den ganzen Tag auf Safari, dann zweimal einen halben Tag. Also wir haben, während die anderen dann schon im Camp waren, waren wir noch mit dem Jeep unterwegs. Wir haben viele vereinzelte Herdentiere gesehen, wo es dann irgendwie hieß, zum Teil ist irgendwie der Mann dann muss weg von den ganzen Frauen und da gibt es so Zeiten, wo er dann alleine rumschlendert, aber wir haben auch bei vielen anderen Herdentieren die irgendwo einzeln gesehen, was mir aber niemand so genau erklären konnte, warum das jetzt so ist, dass die da einfach ja so frei herumstehen und gute Nahrung für den Löwen eventuell abgeben oder jagt sie dann der Löwe gar nicht, weil er weiß, wenn das ein Rudel ist, dann kriegt er eher einen, weil irgendeiner ist dann langsam oder die behindern sich selbst. Keine Ahnung. Es gibt auch noch die kleinen, die Small Five, das ist der Rüsselspringer, Büffel, Weber, Pantherschildkröte, Ameisen, Löwe und Nashornkäfer. Das haben wir nicht Ausschau gehalten. Meine Frau hat ja Molekularbiologie studiert. Das ist jetzt nicht genau passend, aber irgendwelche von diesen Tieren hat sie wohl erkannt. I don't know. Aber auf jeden Fall kann man die noch suchen. Und dann die Ugly Five von Afrika ist Marabu, Warzenschwein, haben wir gesehen. Beides Geier, Gnu und Hyäne. Haben wir auch alles gesehen, ja. Okay, da hat man eben 5 gesucht. Bisschen diskreditierend, aber okay, gut, so ist es eben. Also ihr könnt, wenn ihr viel unterwegs seid oder länger unterwegs seid, viel seht, dann könnt ihr euch da so Challenges machen. Gut, dann würde ich sagen, wir haben dort begonnen. Einfach mal die Reise durch. Wir haben in Windhoek begonnen. Das ist eine sehr kleine Stadt, die Hauptstadt von Namibia, aber wir waren wirklich überrascht, wie klein diese Hauptstadt ist, auch wie weit der Flughafen außerhalb ist. Es gibt sehr viel Grünfläche, dazwischen sehr viel freie Flächen, also es ist, glaube ich, eine gemütliche Stadt. Leider hat da unser Guide wieder episch versagt, weil da hätte man schon einiges sehen können. Wir haben uns da selbst ein bisschen beschäftigt, das war okay. Wir waren da in so einem Museum, wie sich eben Afrika oder Namibia dort entwickelt hat, das war ganz cool. Dass man das auf so Bildern sieht, das war zum einen kostenfrei, also du konntest da einfach reingehen und zum anderen echt cool inszeniert mit coolen Bildern, standen Panzer rum, teilweise waren da hohe Räume, schön beleuchtet, also das war echt ganz nett gemacht. Sie haben uns zu einer Kirche geführt, die nicht offen hatte, das wusste ich jetzt nicht ganz genau, was wir dort tun sollen. Aber ansonsten wirkt es wie eine sehr angenehme Stadt. Sie hat, wie gesagt, wirklich sehr viel Grünfläche dazwischen, also fast dekadent. Und draußen herum ist die Wüste und du siehst eben, okay, der Teil ist bewässert, der Teil wird gepflegt und sobald sie das nicht mehr tun, schon in den Randbereichen merkst du, wie dann sofort diese Wüste anfängt. Also die Stadt existiert wirklich nur da, wo sich Menschen auch durchgehend drum kümmern. Das Museum war Krieg und Unabhängigkeit, genau, das waren auch so die Epochen, also welche Kriege sie durchmachen mussten, bis sie dann zur Unabhängigkeit kommen, sollte man auch dazu sagen. Und ja, das seht ihr dann einfach im Video, im YouTube-Video im Hintergrund, was wir dort alles gesehen haben. Wir sind dann sehr lange gefahren und kamen nach Botswana zu den Bushmen. Das ist meiner Meinung nach überbewertet. Also die Idee ist, zu zeigen, wie die Leute damals eben gelebt haben und wie die jagen gegangen sind. Also da ist so ein kleines Dorf. Wir haben aber dann sehr schnell erfahren, okay, diese Leute haben ein normales Haus oder eine normale Wohnung und das ist einfach ihr Job, hier die Bushmans zu mimen. Die hatten teilweise schon wirklich keine Dokumente, wussten nicht, wie alt sie sind. Also sie werden schon irgendwie davon daher kommen und es ist auch vollkommen okay, dass diese Leute heutzutage nicht mehr so leben müssen. Also da würde ich sagen, es ist auf jeden Fall in Ordnung, aber es wirkt jetzt nicht authentisch. Also wir haben das, die nehmen halt 2-3 Gräser, die gerade da sind, in die Hand, beißen drauf, sagen, ja, das ist gut für den Bauch und das andere nehmen sie zum Zähneputzen her. Das ist alles interessant und nett und cool. Und dann verfolgen sie irgend so eine Spur und dann nahm der so einen Pfeil und Bogen und ich dachte, mit dem Pfeil und Bogen kannst du nicht mal einen Spatzen töten. Das war halt wirklich sehr primitiv gemacht und ich glaube auch nicht, dass die vor 100 Jahren noch so gejagt haben. Das ist so eine Show für die Leute, wo sie sagen, wir gehen da eine Stunde rum, dann sind es 45 Minuten, dann haben sie Feuer gemacht. Hat auch nicht so richtig hingehauen hat. Jetzt hat der Bushman die übersetzt hat, fragen müssen, ob sie mal da drehen und reiben kann, bis sie es dann geschafft hat, dass endlich dort jetzt Feuer ist. Also das war jetzt nicht so authentisch, das war so ein Nachspielen, das war für mich so ein bisschen fremdschämend. Aber es ist okay, ja. Also wenn ihr euch das antun wollt, wenn ihr euch das geben wollt, könnt ihr das auf jeden Fall machen, wenn es irgendwo im Weg ist. Ich würde jetzt nicht einen riesen Umweg machen, um diese Bushmen zu sehen, aber sonst ist es ganz nett, vielleicht wenn man mehr Zeit mit denen verbringt, wenn es nicht so eine große Gruppe ist, wenn man die Sachen wirklich probiert, sagt, okay, was macht man damit? Das eine ist eben, wenn du es länger kaust, wirkt das so wie ein Energy Drink und so weiter. Also das, wenn ihr darauf steht, das kann man auf jeden Fall machen. So. Und wie diese Sachen dann wirken und wie die Pharmaindustrie oder ich dazu stehen, dann im nächsten Teil. Liebe Kreativskeptiker, segel immer straff halten und auf zum Horizont. Den Link für mein neues E-Book mit Kessel und Besen findet ihr in der Beschreibung. Mit einem Kauf, einem Abo und einem Like würdet ihr mir sehr helfen. Doch das Wichtigste, liebe Kreativskeptiker, segel immer straff halten und auf zum Horizont.